widerlich. Am Anfang, da hat das ja keiner gerafft. Mittlerweile sind da schon die Amis baff. Der Goro fährt den Deckenkombi. Ey, das ist der wahre Zombie. Wie ein Tier als Luna in Tuna. Lieber tanz ich mit dir und mein Schädel bleibt mir. Lieber Bier in Trier als Luna in Puna. Lieber tanz ich mit dir und mein Schädel bleibt mir. Scheiße, voll Liebe und so weiter. Denn das ist, was die Leute hören wollen. Der Schlafanzug-Konzern läuft echt bombastisch. Die Werbung ist ja wirklich fantastisch. Kauf dich eine Stadt in den USA. Von den Amis ist jetzt keiner mehr da. Und einmal haben sie einen umgebracht. Sein Fehler, er hat laut nachgedacht. Der Goro fährt den Deckenkombi. Ey, das ist der wahre Zombie. Lieber wie ein Bier als Luna in Puna. Lieber tanze ich mit dir und mein Schädel bei mir. Lieber Bier in Trier als Luna in